WDR 5. Erlebte Geschichten. Der Vater war Schauspieler Werner Hinz. Die Mutter war Schauspielerin Emi Bessel. Die Schwester ist Schauspielerin Dina Hinz. Der Bruder war Schauspieler Michael Hinz. Und der Jüngste der Familie, Knut Hinz, wurde schließlich auch Schauspieler. Eigentlich wäre er lieber Automechaniker und Rennfahrer geworden, aber so vorbelastet blieb Knut Hinz nur der Weg auf die Bühne und ins Fernsehen. In den 70er Jahren war er eine Zeit lang Kommissar im NDR Tatort. Zum Seriendarsteller wurde er als Dr. Borsdorf in der Schwarzwaldklinik. Heute, an seinem 75. Geburtstag, heißt Knut Hinz für die Fernsehzuschauer Hajo Scholz und spielt seine Rolle als stotternder Eigenbrötler in der Lindenstraße. Ja, ich bin 25 Jahre jetzt in der Lindenstraße. Also ich bin, glaube ich, im 6. Jahr dazugekommen oder im 5. Die Figur hat viel mit mir zu tun, deswegen ist man sicher auch auf mich gekommen. Hajo Scholz ist die Rolle, die ich spiele. Und ich finde, die Rolle hat immer mehr Ähnlichkeit mit mir bekommen, weil die Autoren natürlich auch eine Figur beobachten, wie sie sich entwickelt, was hat der für Eigenarten, was kann man unterstützen, authentische Dinge übernehmen, also sozusagen dem Schauspieler ein bisschen unter die Haut kriechen oder unter die Haut gucken, was man nicht so gern hat, weil ich möchte schon die Distanz Knut Hinz zu Hajo Scholz möchte ich schon erhalten wissen. Aber manches ist so, dass ich sage, ja, das könnte auch von mir sein. Das sind Dinge, die ich bin ein Einzelgänger. Manchmal bedauere ich das, weil ich nicht das Talent habe, mich in großen Gesellschaften oder in einer größeren Gruppe zu bewegen. Das finde ich anstrengend und ich verliere mich dann auch manchmal. Also ich weiß dann nicht mehr so genau, was ich da soll. Und das ist auch eine ganz starke Eigenschaft von Hajo Scholz, der kein Mittelpunkts- und kein Gesellschaftsmensch ist. Dass er Bass gespielt hat, dass er Jazzmusiker war, das sind alles Dinge, dass er früher Trompete gespielt hat, das haben wir auch mal aufgenommen, da habe ich sogar auch hier Trompete gespielt. Das sind alles Dinge, die mich berühren, ja, die finde ich authentisch. Ich habe es leider als Trompeter zu nichts gebracht. Ich habe, glaube ich, 6 Trompetenlehrer zur Verzweiflung gebracht und der letzte hat mir dann ratlos, wie er war, gesagt, ob ich es nicht mal mit Posaune versuchen wollte. Und da habe ich dann verstanden, dass das jetzt das Ende ist. Also ich liebe Musik und kann sagen, dass für mich alle Dinge, die mit diesem Beruf und mit Musik zu tun haben, dass mich nur die Dinge interessieren, die mich sozusagen berühren, die mich emotional erreichen. Das ist, ich liebe Jazzmusik, aber ich liebe auch klassische Musik. Also Barockmusik ist für mich also ein Magnet. Und Jazz rauf, runter. In meinem Leben hat das immer eine Rolle gespielt. Ich war in jedem Jazzclub. Früher gab es ja keine Diskotheken, als ich jung war. Da saß man halt im Jazzclub. Und ich habe jetzt, ist ein Zimmer frei in unserer Wohnung, weil meine Tochter in Berlin studiert. Und in dem Zimmer habe ich jetzt meine ganzen Schallplatten, abgesehen von CDs, aber eben Schallplatten und einen Schallplattenspieler. Die habe ich da oben und da sitze ich dann und ja, und denke, ach Gott, das liegt. Und der Hitze des Äquators, sondern auch der jahrelangen Drift im Eismeer. Ebenso wie Milliarden und Abermilliarden anderer Plastikteile. Für Meeresökologen wie Richard Thompson von der Universität von Plymouth sind die Entchen und Frösche deshalb nichts anderes als das friedlich-freundliche Gesicht eines ernsten Themas. Wie ernst, zeigt ein Besuch an einem beliebigen Strand dieser Welt. Gleichgültig, wo man ist, der Müll ist schon da. Auch in Plymouth. Wenn Richard Thompson am Strand spazieren geht, braucht er sich nur zu bücken und aufzuheben, was die letzte Flut angeschleppt hat. Ein halbes Dutzend Flaschenverschlüsse, eine Zahnbürste, 3 Plastikflaschen, ein Feuerzeug, Fetzen von Plastiktüten. What we choose to do with plastics is we take 40% of the annual production. Wir haben uns dafür entschieden, 40% der jährlichen Kunststoffproduktion zu nehmen und sie als Verpackungsmaterial zu benutzen, das innerhalb eines Jahres weggeworfen wird. Zusammen mit den Einmalartikeln kommen wir auf etwa 80%. Wir nehmen also ein Material, das Jahrhunderte oder Jahrtausende übersteht, um Wegwerfartikel daraus zu fertigen, die sich in der Umwelt ansammeln. So those items are accumulating in the environment. Oft genug enden sie im Meer, wo sie ein langes zweites Leben beginnen. Nach einer Studie des UN-Umweltprogramms UNEP treiben mittlerweile auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche 18.000 Plastikteile. Vom Äquator bis zu den Polen, überall dümpelt Plastik. Bridge? Yes. Are you moving now? Yes, a little bit. I turn a little bit to port, to south course. Can you keep the position, please? Yeah, we will keep the position and we are putting the ship's heading to 180 degrees because then we have the current from the propeller, not direct in the direction of Victor. Okay, thank you. You're welcome. Die Polarstern. Das Flaggschiff des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung hat in der Framstraße Position bezogen. Irgendwo zwischen Spitzbergen und Grönland. Bis zum Nordpol sind es von hier aus noch 1000 Kilometer. Und das Packeis glänzt in der Mitternachtssonne am Horizont. 2500 Meter unter der Polarstern arbeitet ein französisches Forschungs-U-Boot. Victor Saint-Mille schwebt über den Meeresboden und filmt ihn systematisch ab. Im Victor-Kontrollcontainer an Bord der Polarstern ist es dunkel. Nur die Bildschirme liefern ein wenig schummriges Licht. Sie zeigen den Status des U-Boots an und was die Kameras am Meeresgrund einfangen. Fragile Tiefseeschwämme tauchen im Scheinwerferlicht auf. Dann Krinoiden und eine Chipstüte mit chinesischen Schriftzeichen. An Bord stellt sich heraus, dass die Plastiktüte made in Hongkong ist und dass in ihr sogar noch ein paar gesalzene Kartoffelchips stecken. Was für ein Souvenir für die Sammlung von François Galgani. Der Meeresbiologe forscht am Ifremer in Issy-les-Moulineaux und die Müllfracht der Meere beschäftigt ihn nun schon seit Jahren. Es geht um gigantische Mengen, erzählt er. Jahr für Jahr werfen Schiffsbesatzungen allein 5 Millionen Tonnen Plastikmüll über Bord, trotz eines internationalen Verbots. Dazu kommt, was die Flüsse mit sich schleppen und was Wind und Wellen von Stränden und offenen Mülldeponien aufraffen. We started an experiment in 1992. Wir haben 1992 mit einem Experiment zur Erfassung des Mülls am Meeresboden begonnen und seitdem Dutzende von Forschungsfahrten entlang der Küsten Europas unternommen. Es ist beeindruckend, wie es in einigen Gebieten aussieht, etwa im Nordwesten des Mittelmeers oder in der Nordsee, 200 Kilometer von der dänischen Küste entfernt. Accumulation areas also in the North Sea, 200 kilometers offshore from the Danish coast. Im nordwestlichen Mittelmeer liegen vielleicht 300 Millionen Stück Müll am Tiefseeboden, am Boden der Nordsee vor Dänemark 150 Millionen. Hier ist der Traum vom vereinten Europa wahr geworden, scherzt François Galgani. Im Meer gehört der Müll allen. We do have some experience concerning the influences of currents. Inzwischen haben wir einige Erfahrungen damit, wie die Strömungen und die Geomorphologie die Verteilung des Mülls auf dem Meeresboden beeinflussen. Während die Strömungen ihn an einer Stelle zusammenfegen, liegt anderswo kaum etwas. Die Frage ist, wo der Müll endet. Unseren bisherigen Untersuchungen zufolge reichert er sich in der Tiefsee vor der europäischen Küste an. Aber weil wir aufgrund der Meeresströmungen auch erwarten, dass ein Teil in Richtung Norden transportiert wird, sind wir hier in der Framstraße. Plastik ist leicht und schwimmt. Mit der Zeit siedeln sich Mikroorganismen darauf an, auch Algen oder kleine Schalentiere. So wird der Kunststoff irgendwann zu schwer und sinkt. Die UNEP schätzt, dass sich der weitaus meiste Abfall, der im Meer landet, eines Tages auf dem Meeresboden wiederfindet. Vor der Küste ebenso wie in den entlegensten Ecken der Tiefsee. Using Victor for imaging the seafloor, it's possible to count the debris, to map them. Dank Victors Filmaufnahmen vom Meeresboden können wir hier in der Arktis den Müll zählen, in Karten eintragen und seine Dichte berechnen. Ich bin erschrocken, dass es hier so viel Müll gibt, auch wenn seine Dichte fernab von Schifffahrtsstraßen und großen Städten natürlich nicht so hoch ist wie in den müllreichen Gebieten Europas. Rund 15 Millionen Stück Müll dürften dort unten liegen, schätzt er, Und wie überall auf der Welt besteht er zu einem großen Teil aus Plastik. It's always plastic that is dominating the debris. It's usually around 80%, including plastic. Der Anteil von Plastik liegt bei etwa 80%. Wir fanden Plastiktüten und Dosen, aber auch ein großes Fischernetz und ein Stück Metall, von dem wir nicht wissen, was es ist. Im Grunde ist die Zusammensetzung des Abfalls die gleiche wie weiter südlich. Dabei könnte Plastik in der Tiefsee für die Ewigkeit gemacht sein. Dort unten ist es kalt, es gibt kein Licht, wenig Sauerstoff und die Zersetzungsprozesse laufen anders ab als an Land. Sogenannter biologisch abbaubarer Kunststoff zersetzt sich in den Ebenen der Tiefsee nicht. Schon an Land brauchen viele Sorten dazu Temperaturen um 40 Grad Celsius. An der Scripps Institution of Oceanography in La Jolla ahnt man unter dem Rauschen der Klimaanlage die Brandung des nahen Pazifiks. Auf dem Fensterbrett versammeln sich filigrane Tiefseeschwämme neben ausdrucksvoll gewundenen Hirnkorallen. Es sind Souvenirs, die Tony Coslow im Laufe der Jahre zusammengetragen hat. Tony Coslow ist Meeresbiologe, Spezialist für die Tiefsee. Das Problem Müll im Meer kennt er seit langem. 1973 führte ihn sein erster Job nach Kodiak, jenseits von Alaska. Und mit den Forschungstrawls landeten nicht nur Tonnen von Fisch an Deck, sondern auch Stiefel, Plastikflaschen, Konservendosen, zerrissene Fischernetze und eine schwarze Sakeflasche, die geheimnisvoll glänzte und ihm deshalb heute noch als Lampenfuß dient. Obwohl die Kodiak-Inseln am Ende der Welt zu sein scheinen, liegen sie doch mitten im Müllstrom. Wenn man etwas loswerden wollte, hat man es schon immer einfach über Bord in tiefes Wasser geworfen. Dann war es fort und man hatte den Eindruck, dass man sich nicht länger darum kümmern müsse. Aus den Augen, aus dem Sinn gibt es aber nicht. Im Meer gibt es viele Migrationen. Myriaden von Organismen wandern nachts an die Oberfläche, um zu fressen, und verschwinden tagsüber wieder in die Tiefe. Und weil sie auch Müll fressen, werden sie zum Aufzug für den Plastikmüll und seine Schadstoffe. Er ist überall. Mitten im Zentralpazifik erstreckt sich eine Wüste, fast so groß wie Afrika. Die Fischer meiden sie, weil es für sie nichts zu holen gibt, wo kein Plankton wächst. Auch die Segler halten sich fern, denn hier schläft selbst der Wind. Wenn früher Tiertransportsegler über Wochen in den Rossbreiten in der Flaute steckten und Wasser und Futter knapp wurden, warf man die Pferde, Schafe und Schweine einfach über Bord. In dieser trostlosen Gegend formen die Meeresströmungen den großen nordpazifischen Wirbel, den größten Mahlstrom dieser Erde. In ihm sammelt sich der schwimmende Müll. Ob er nun irgendwo von einer offenen Müllkippe ins Meer geweht wurde oder von einem Frachter verloren ging, nach ein paar Jahren tanzt alles im großen Wirbel mit. So treibt zwischen Nordamerika und Asien die größte Mülldeponie der Welt, so groß wie Zentraleuropa. Alle 2 bis 3 Jahre hat es das Treibgut geschafft. Dann ist es nach 13.000 Kilometern wieder an seinem Ausgangspunkt angekommen. In dem großen Müllwirbel schwimmen pro Quadratkilometer 3.340.000 Stücke Plastikmüll. Und dabei ist die Fraktion, die kleiner ist als ein DIN-A5-Blatt, noch nicht mitgezählt. In diesem Müllstrom liegen auch die Midway Islands, irgendwo im Nirgendwo zwischen Tokio und Honolulu. Berühmt wurden die kleinen Vulkaninseln zum einen als US-Militärbasis im Korea- und Vietnamkrieg, zum anderen, weil auf ihnen fast 2 Millionen Vögel leben, darunter eine große Albatros-Population, die den Flugplatz gerne für die eigenen Starts und Landungen nutzt, erklärt Christina Gierde. Sie ist Referentin für Hochseefragen bei der internationalen Naturschutzorganisation IUCN. They had 500,000 albatross chicks born there. Dort kommen jährlich etwa 500,000 Albatrossküken zur Welt, von denen 200,000 verenden. Als Biologen das näher untersuchten, fanden sie in vielen Kadavern alle möglichen Plastikstücke, von Dübeln bis hin zu Fischködern. Albatrosse fressen vor allem in der Nacht, wenn die Tintenfische an die Meeresoberfläche steigen. Aber sie verschmähen auch Fisch, Fischeier oder Aas keineswegs. Ganz nach dem Motto, besser den Schnabel voll als wählerisch herumpicken. Manchmal ist das eine gefährliche Strategie. Einige Albatrosse haben Gegenstände verschluckt, die so groß sind wie Feuerzeuge und diese natürlich nicht verdauen konnten. Sie blieben in ihren Eingeweiden stecken. Die Vögel konnten deshalb nicht mehr richtig fressen und starben irgendwann. Wenn man so will, verhungerten sie bei vollem Magen, erklärt Richard Thompson. Nicht nur Albatrossen ergeht es so. Auch Bilder von Schildkröten, die Plastiktüten für Quallen, ihre Leibspeise hielten und qualvoll verendeten, gingen um die Welt. Particularly for some species that feed at the sea surface, they can mistake small items of floating plastic debris for their natural food. Vor allem die Tierarten, die sich ihre Nahrung an der Meeresoberfläche suchen, verwechseln die treibenden Plastikstücke mit dem, was sie normalerweise fressen. Mehr als 95% der an der Nordsee tot an den Strand gespülten Sturmvögel hatten Plastikteile in ihren Mägen. Durchschnittlich 44 Stück. Wir haben die Relationen berechnet. Bei einem Menschen entspräche die Plastikmenge, die wir in einigen Seevögeln gefunden haben, einem Ball von mehr als 2 Kilogramm Gewicht. Und einem Durchmesser von 15 bis 20 Zentimetern. It's that kind of scale, the amount of plastic that was present in some of these seabirds. 80% des Plastikmülls, der an den niederländischen Küsten landet, trägt Schnabelspuren. Die Meeresvögel haben versucht, es zu fressen. Die Spur des Kunststoffs zieht sich durch alle Weltmeere. In the northwestern Hawaiian Islands, the Hawaiian monk seals are being entrapped by floating and then ensnared fishing nets. Auf den nordwestlichen Inseln von Hawaii hat man die seltenen hawaiianischen Mönchsrobben tot in verlorenen Fischernetzen gefunden, in denen sie sich verheddert hatten. Oder erstickt im Polyethylenring eines Sixpacks. Selbst Buckelwale haben sich in herrenlosen Fischernetzen verfangen und sind darin erstickt. Verlorene Fischernetze sind ein gewaltiges Problem. Früher, als die Netze noch aus Hanf oder Baumwolle gefertigt waren, verrotteten sie im Wasser, wenn sie verloren gingen oder im Sturm gekappt werden mussten. Seitdem Plastik in der Fischerei Einzug gehalten hat, schweben zahllose Geisternetze im Meer. Allein in einem Seegebiet vor Schottland werden Tausende vermutet. These nets are made of plastic, which will persist in the environment. Diese Netze bestehen aus Plastik und bleiben hunderte von Jahren im Meer intakt. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt und dafür da, Fisch zu fangen. Wo sie herrenlos durchs Wasser ziehen, fangen sie alles, was in ihre Nähe kommt. Fische, Meeressäuger und Seevögel. Sie fischen einfach immer weiter, Jahre und Jahrzehnte lang. Vor allem in der Tiefsee lassen sie sich nicht stoppen. Die verrottenden Kadaver locken noch mehr Fische an und so werden die Geisternetze niemals leer. Irische und britische Fischereibehörden ließen 2006 in 3 Fischfanggebieten vor Schottland nach Geisternetzen suchen. Innerhalb eines Monats wurden 236 Netze eingesammelt. Aber weltweit kommen täglich Hunderte dazu. Die Experten haben noch nicht einmal eine Ahnung, wie viele Tonnen Fisch sie vernichten. Doch die Lebewesen im Meer kämpfen nicht nur mit den großen Kunststoffteilen. Die Brandung schlägt gegen die Felsen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Im Lauf der Zeit nagt sie selbst die größten Steine zu feinstem Sand. Ebenso wie die Drehverschlüsse, Plastikhelme, CD-Hüllen, Wattestäbchen, Einkaufstüten. Und was sonst noch alles an Plastikmüll im Meer landet. Er wird zerrieben, bis nicht mehr übrig ist als die Tränen der Meerjungfrau, wie sie genannt werden. Winzige Kunststoffkörnchen, die massenweise in jeder Handvoll Sand stecken. Wir haben direkt in den ersten Sand- und Wasserproben, die wir genommen haben, Plastikpartikel gefunden, von denen die kleinsten winziger waren als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Überall auf der Welt ist das gleich. Gleichgültig, ob unsere Proben aus Europa kommen, aus Nord- oder Südamerika,